Kundgabe 5567. Empfangen durch Bertha Dudde am Silvester, 31.12.1952. Bevorstehende Wende. Ihr könntet eine neue Zeit verkünden allen Menschen, denn es steht euch eine Wende bevor. Und ich will auch, dass ihr, meine Diener auf Erden, stets Erwähnung tut dieser meiner Ankündigung. Ich will, dass die Menschen Kenntnis davon erlangen, auch wenn sie nicht daran glauben wollen. Ihre Gedanken sollen gerichtet werden auf das kommende Geschehen, auf die Zeit, die auch einem ungläubigen Menschen sonderbar vorkommen wird. Sie sollen erfahren von einer gewaltigen Änderung ihrer Lebensverhältnisse zuerst, einem ganz deutlichen Hinweis auf das Ende, das nicht lange danach folgen wird. Sie sollen von diesem Wandel erfahren, weil dann ihr Glaube aufleben kann, wenn er eintritt, wenn sie das Weltgeschehen verfolgen und alle Anzeichen deutlich erkennbar sind, die ihr ihnen vorausgesagt habt. Es kommt eine neue Zeit, und ich künde sie euch Menschen nicht grundlos an. Ihr geht noch euren Weg abseits von mir. In eurem Leben bin ich nur selten oder gar nicht vorhanden. Doch ich will es, dass ihr zu mir kommet, dass ihr mich rufet, dass ihr mich stets vorangehen lasset, dass ihr euer Leben nicht lebet ohne mich. Darum lasse ich immer wieder meinen Ruf ertönen, bis ihr ihn so deutlich vernehmen werdet, dass ihr meinem Rufe Folge leistet. Und darum sollen meine Diener auf Erden den Menschen Kunde geben von dem, was ihnen bevorsteht, dass alles anders kommen wird, als sie es wünschen und erhoffen. Bald beginnt die letzte Phase vor dem Ende. Bald wird der letzte Glaubenskampf entbrennen, dem aber eine gewaltige Erschütterung der Erde vorangeht, die allen Menschen zu denken geben sollte und die doch nur von wenigen erkannt wird als ein letzter Warn- und Mahnruf von oben. Glaubet es, ihr Menschen, ihr habet noch einen beschwerlichen Weg zu gehen, aber mit meiner Kraft ist er für euch gangbar. Und darum will ich euch allen zuvor meine Kraft anbieten, auch euch, die ihr noch nicht an mich glaubet. Rufet mich an in der Not, und ihr werdet sichtlich meine Hilfe erfahren. Aber überlasset euch nicht den Kräften der Finsternis. Fluchet, murret und klaget nicht, wenn ihr schmerzvoll betroffen werdet von dem, was unwiderruflich kommt und kommen muss. Besinnet euch, wenn eine Entscheidung von euch verlangt wird für oder wider mich. Besinnet euch, dass ich geben und nehmen kann, euch aber immer geben will, was für die Ewigkeit euch dienlich ist. Lasset euch nicht betören von Versprechungen irdischer Art. Ihr werdet alles wieder verlieren. Doch was ihr geistig euch erwerbet, das bleibt euch und wird euch beglücken ewiglich. Ihr steht vor einer Weltenwende, irdisch. Und geistig steht euch eine Wende bevor. Ihr Menschen steht im Mittelpunkt eines gewaltigen Geschehens. Haltet euch an mich, euren Gott und Vater von Ewigkeit. Und ungefährdet werdet ihr bleiben, wenn alles um euch vergeht. Denn ich selbst bin eure Kraft und Stärke. Ich selbst bin der Herr über Leben und Tod. Wer bei mir ist, wer an meiner Seite steht, der brauchet wahrlich nichts zu fürchten. Denn er wird leben in Ewigkeit. Amen.